ist ein Problem. Geh weiter. Alte Fresse. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Mach Platz. Oder wenn du was willst, dann sag, dann regeln wir das so wie Männer. Doch komm nicht von weiter Entfernung und muckerst am Telefon auf. Was bist du für ein Blender? Ich krieg dich, egal wo du bist, Mann. Draußen oder auch hinter Gittern. Meine Jungs überall, die nur warten auf Krieg. Eine Hand wäscht die andere, Straßenprinzip. Packe das Wort in einen Schluckbackenbeutel ab. Für die Jungs in der JVA. Immer wieder hängen die Kopf an deinen Arsch. Paranoid, alle glotzen dich an. In der Sporttasche sind paar hundert Gramm. Deine Fresse ist aktenbekannt. Fahr lieber mit deinem Taxi die Straße entlang. Bring die Ware zum Mann und so weiter. Ich bin der Chef in der Stadt, Grind weiter. Geh lieber weiter. Rede nicht, Junge, ich pumpe Haze in die Lunge. Klack, klack, verdoppel mal eben die Summe. Stehen im Tunnel, Kapuzenpullover. Ich und meine Jungs in Koma, der Bass pumpt laut. Aus der Bassbox, der nächste Tatort. Wir stehen vorm Wohnamt, danach zum Bahnhof. Ab nach Karo, scheiß mal auf Konto. Bei mir gibt es nur Barbezahlung. Bull machen Fahndung, auf meine Fresse. Sogar Reporter, ich bin in der Presse. Die Kette, die du hast, nehm ich dir ab. Rutsch nicht ab in der Stadt, denn die Straßen sind nass. Klatsch, Gesicht auf Beton, ich hab dich gewarnt. Wärst du besser nicht hergekommen. Der Gehweg ist zu eng, du kommst mir entgegen. Lass dich extra breit, mach Platz. Ratos, wir zerstören eure Szene, denn ihr könnt nicht schwimmen. Mach Platz. Du bist auf dem Basketballplatz, spielst nicht ernst und bist jetzt den Korb, Digga, mach Platz. Du stehst in der Stange, aber weißt noch nicht, was du kaufen willst. Du Tonne, mach Platz. Siehst du nicht, das Mädchen will nicht mehr, du kannst nicht tanzen. Mach Platz. Du stehst dazu geschockt, um dich zu hauen in der Maskenfetzerei. Du Pussy, mach Platz. Ich guck dich an, frag mich, was das? Ich guck dich an, frag mich, was das? Ich guck dich an, frag mich, wer oder was das? Digga, mach Platz, Digga, mach Platz. Ich weiß nur, dass ich gleich zuschlag. Kannst mir nicht, sonst gibt's gleich am Blutball. Meine Low-Kicks sind einfach zu hart. Ich liebe es zu kämpfen, ich weiß nicht, was du magst. 1, 2, 3, Dingelingeling. Jetzt kann der Kampf gleich wieder beginnen. Ich stehe in der Ecke und frage nach dem Sinn. Ach, scheiß drauf, Mann, ich will nur gewinnen. An meine Champion-Ting, wieder Grillhuhn, wieder in den Ring. An such a Violent-Ting, denn ich mach alles wieder einen Sinn. Ich bin dafür geboren und ich bleib wie ich bin. Ich Champion, du nur kleines Kind. Ich Champion, du nur kleines Kind. Ich Champion, du nur kleines Kind. Der Gehweg ist zu eng, du kommst mir entgegen. Lass dich extra breit, mach Platz. Ratos, wir zerstören eure Szene, denn ihr könnt nicht schwimmen. Mach Platz. Du bist auf dem Basketballplatz, spielst nicht ernst und besetzt den Kopf, Digga, mach Platz. Du stehst in der Stange, aber weißt du nicht, was du kaufen willst. Ich mach Platz. Siehst du nicht, das Mädchen will nicht mehr. Du kannst nicht tanzen, mach Platz. Du stehst dazu geschockt, um dich zu hauen in der Massenfetzerei. Mach Platz. Ich guck dich an, frag mich, was das? Ich guck dich an, frag mich, was das? Ich guck dich an, frag mich, wer oder was das? Digga, mach Platz, Digga, mach Platz. Jetzt alles aus, Pussy, komm mir nicht dumm, sonst hol ich meine Gürtelschnalle raus. Und du kommst nicht aus deiner selbstgestellten Falle raus. Jetzt krieg ich alle auf, Klamotten sind schlicht, du siehst mir nicht ohne Licht. Food schwarz angezogen, Digga, oder alles grau. Trotzdem fall ich auf, euer Schnickschnack oder euer Pussy-Rap, bitte hört mir mit diesen Pille-Palle auf. Komm mir nicht mit Swagger, Mega, Mr. Pretty Boy, deine Bitch, die knall ich auf. Yo, fair one, I wanna vergessen, nur kurz und hilf deiner von deinen Jungs, das springt von uns alle rauf. Digga, Tatsache, alle rauf. Ich mach ernst, mach kein Scherz, Wahrheit schmerzt, damit du lernst. Offensiv, ich bin nicht lieb, aggressiv, damit das zieht. Du kaufst an mein Weed, konsumierst, ziehst, analysierst, doch unsere Freundschaft ist nicht tief. Bist nicht mein Homeboy, bist kein Kollege, vertrauen kann man dir genauso wenig. Ich hab keine Zeit zu verschwenden, ich hab keine Zeit mich zu blenden. Vor Dingen ein, er sagt, wie sagt, scheiß nein, ich hab keinen Respekt zu verschenken. Lass mich dich ein bisschen lenken, vertrau mir, denn wir sind an der Zukunft Legenden. Bunkern unsere bastenden Bänken, nicht wie heute in unseren Schränken. Ich hab da keinen Bock drauf,